Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So, wir haben jetzt die vier Übungen, die mit Betrachtung des Körpers verbunden sind. Alle erinnern sich an die vier Übungen, brauche ich nicht zu wiederholen. Was sind die vier Übungen, Frank? Ich habe nicht aufgepasst. Ah ja, okay, dann ich wiederhole erst auf Bali. Digham asasanto, digham asasamiti pajanati. Digham pasasanto, digham pasasamiti pajanati. Rasam asasanto, rasam asasamiti pajanati. Rasam pasasanto, rasam pasasamiti pajanati. Sabakaya patisamvedi asasisamiti sikhati, sabakaya patisamvedi pasasisamiti sikhati, pasambayam kaya sankaram asasisamiti sikhati, pasambayam kaya sankaram pasasisamiti sikhati. Was bedeutet das? Lange atmen, einatmen, ich weiß mit Klarheit, ich atme ein, lange atmen. Genauso mit Ausatmen, mit kurzen Atmen und mit Einatmen und kurzen Ausatmen. Das sind die vier ersten. Dann Fortschritt kommt, wenn man wirklich lernt. Und man lernt im Sinne von mit dem Objekt zu verschmelzen, haben wir gesagt, das ist so ein Prozess. Eine Zwischenfrage. Es ist natürlich sehr viele Wörter, man kann das ja auch ein bisschen verkürzen. Na, warum nicht? Ja. Aber so ist die Tradition und wir sollen uns nach Tradition. Also, ich vermittle klein bisschen, wie man auf traditionelle Weise lernt. Und die traditionelle Weise hat große Fortschritte. Warum? Weil, wenn man das im Gedächtnis behält, wenn man dann meditiert, dann braucht man nicht darüber zu denken. Weil es wird klar, dieser Eindruck. Deswegen normalerweise jetzt, heutzutage, leider, die traditionelle buddhistische Erziehung ist nur in Burma und in Tibet noch geblieben. Aber die traditionelle Erziehung hat große Vorteile. Man muss alles auswendig lernen, damit man dann es interpretiert. Das ist die traditionelle Weise. Wenn Sie tibetanische Universitäten gehen oder in Burma diese buddhistische Veranstaltungen, Sie hören immer popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop sitzt da. In Indien war es zu meiner Zeit, als ich dort gelernt habe, war es noch so. Aber jetzt ist schon verschwindet die traditionelle Erziehung. Erst lernt man auswendig und dann denkt man darüber. Und wenn es mit Meditation verbunden ist, dann man erlebt das in Samadhi. Warum jetzt, wenn wir lesen die Suttas, dann wir lernen, dass Buddha lehrt etwas und so viele Leute sind erleuchtet. Warum? Weil sie hören in Samadhi diese Sachen. Wenn sie hören in Samadhi, jetzt Eben, wir beschäftigen uns mit da Anupada Vipassana, dann sie, der Geist vereinigt sich mit den einzelnen Sachen ein nach dem anderen, der Reihe nach. Der Buddha ist Meister im Lernen von der Reihe, indem sie es in Samadhi erleben, sie behalten das und verwirklichen das und geben das weiter. Das war die Tradition. Und die war sehr, sozusagen, sehr günstig für spirituelles Leben. Heutzutage, wir nehmen Computer und da, wenn Sie in Computer nachsehen, heutzutage, die Lehren, die man früher ganz um sie bekommen, ganzes Leben sich bemühen konnte, sie finden alles im Computer. Auch diese Abhidharma-Lehre, was ich gelernt habe, es gibt im Computer, diese geheime Techniken von Yoga, alles im Computer. Aber es ist da, aber niemand kann das verdauen. Unmöglich, weil um es zu verdauen, musste man erst auswendig alle diese Sachen lernen. Dann mit dieser Bemühung, diese Sachen kann man dann in Samadhi verdauen. Sonst man liest im Computer, aber es macht keinen Eindruck, weil man hat das gelernt, aber nicht wirklich gelernt. Gelernt heißt in der Tradition auswendig lernen. Deswegen, es hat natürlich Vorteile, wenn man auf diese Weise lernt, indem man investieren muss in das Lernen. Wenn man lernt ohne investieren, das ist, auf Sanskrit gibt es ein Sprichwort, Pustake Chayasta Vidya Parahaste Yat Cha Dhanam Karya Kala Samagate Na Savidya Natat Dhanam. Haben Sie wenn man lernt Sanskrit, muss man alle diese auch auswendig lernen. Das heißt, wenn die Wissenschaft, das in steht in den Büchern und Geld, das liegt auf der Hand von den anderen, wenn Zeit kommt, es zu anzuwenden, es ist keine Wissenschaft und es ist kein Geld. Genauso, wenn wir das Bedeutung ist, wenn wir etwas im Herz behalten, dann wenn die Zeit kommt, es anzuwenden, es ist da zur Verfügung. Aber wenn es in den Büchern steht oder im Computer, so wie wenn Geld in Hand von den anderen, dann wir können damit nichts anzufangen. Was kann ich anzufangen mit dem Geld, das zu BAM gehört? Kann ich nicht. Also in Dhammapada heißt es, wir zählen dann die Kirchen von den anderen. Wenn wir zählen die Kirchen von den anderen, so in Allgäu kann man lange Zeit zählen. Also was für Vorteile man davon bekommt, dann sehr zweifelhaft. Dann, wenn man was auswendig gelernt hat, dann kann man es anwenden. Gut, dann also wir haben erklärt jetzt Schritt nach Schritt, wie man das verdaut. Ich lerne ganze Körper erfahren. Ich lerne einzuatmen und auszuatmen oder empfinden. Und ich lerne einzuatmen und auszuatmen, indem ich die Körperformationen verfeine, immer feiner mache. Jetzt, wir haben gelehrt, dass diese dritte Übung eigentlich hat zu tun mit angrenzender Sammlung. Da kommt man zu angrenzender Sammlung und im Prozess von in angrenzende Sammlung zu kommen, also in Kama Dhatu Sammlung zu kommen. Angrenzende Sammlung ist Sammlung oder Samadhi, das noch dem Kama Dhatu. Im Buddhismus, wir haben drei Sphären von Wahrnehmung. Wahrnehmung, das durch Sinnen definiert wird, Wahrnehmung, das durch feine Formen definiert wird und Wahrnehmung ohne Formen. Das wahrscheinlich jeder hat schon gelernt. Das sind die drei Welten. Drei Welten, ja. Die dann Samsara darstellen. Wenn etwas zu greifen ist, ist es natürlich Samsara. Nirvana ist Nirvana, weil man es nicht greifen kann. Und was kann man greifen, sind dann diese drei Welten, drei Sphären von der Welt. Und diese drei Sphären von der Welt stellen Samsara dar, weil sie entstehen und vergehen. Und indem sie entstehen und vergehen, warum die Sachen, Phänomene entstehen und vergehen? Indem wir sie greifen, mit dem Geist. Und wie greifen wir sie? Muss man verstehen, das haben wir schon erklärt, durch Manasikara, durch im Geiste machen. Und im Geiste machen ist Anfang von dem Geistesprozess. Dieses Geistesprozess heißt in Theravada Chittaviti, Straße des Geistes. Also gestern haben wir darüber gesprochen, dass Dhyana ist auch Denken. Das wurde nicht vielen verständlich, weil Denken, wenn wir im Westen denken, dann wir denken, dass Denken hat über Konzepte zu denken. Aber Denken ist eben diese Straße des Geistes, durch in der Geist durch das Objekt geht. Und in diese Straße des Geistes dann das Objekt wird verstanden. Also es ist ein Prozess. Dieses Prozess geschieht mit konzeptuellem Denken, aber auch ohne konzeptuelles Denken. Um Farbe zu unterscheiden, wir brauchen nicht Konzepte, nicht wahr? Nur dann, wenn wir konzeptuelle Denken, kommt dann diese rote Farbe ins Hemd, das die Auge versteht nicht. Aber die Auge weiß die rote Farbe. Dann um diesen Prozess von Hemd zu unterscheiden, wir brauchen beide, Auge und konzeptuelle Denken. Aber für Jhana, wir haben schon dieses Objekt durchgedrungen. Dann wir sind fixiert in dem Objekt, dann wir brauchen nicht mehr zu denken, in dem Sinne von konzeptuellem Denken, weil wir das Objekt durchgedrängt haben. Und dieses eben ist Prozess von angrenzender Sammlung. In angrenzender Sammlung wird das Objekt durchgedrungen, aber die fünf Sinnen noch haben Funktion. Das heißt, es kann sein, dass man sich noch wendet zu Farbe oder zu Geräusch draußen und dann kommt er wieder zurück. Aber in Zustand von Dhyana, obwohl man weiß, dass Geräusche da sind, die Geräusche können nicht mehr die Fixierung des Geistes in dem Objekt beeinflussen. Das ist der Unterschied. Deswegen Samadhi in Sphäre von Kamadhatu, in dem die Sinnen können noch diese Wahrnehmung des Geistes beeinflussen. Ist das klar? Jetzt, wir werden sehen, wenn wir über Betrachtung des Geistes sprechen, dass eben diese Betrachtung des Geistes geschieht in Kamadhatu, in Upachara Samadhi oder Kanika Samadhi. In diesem Samadhi dann versteht man sehr, sehr klar die verschiedenen Zustände des Geistes und die Geistesfaktoren, die entstehen und vergehen. Wenn man fixiert ist eben, dann geht das natürlich nicht. Deswegen haben wir erzählt, dass in der südlichen Tradition diese Meditation über Geist, Sehen von dem Geist und von den Geistesfaktoren, die informieren und beeinflussen, ist dann erklärt, als dass man aus Jhana herausgeht. Herausgehen heißt, dass das Objekt von Jhana aber bleibt da und der Geist, das sich zu diesem Objekt von Jhana wendet, ist auch noch da. Und dieser Geist ist in Jhana. Aber wir betrachten ihn mit dem Geist, dass schon sozusagen dieser Zustand von Fixierung verlassen hat und befindet sich in angrenzender Sammlung. Oder in Kanika Samadhi, Vipassana Samadhi. Ja, ist das klar? So wendet man an, die Jhanas zu Vipassana. Dann im nördlichen Buddhismus, sehr wichtig zu verstehen, wenn Sie sich später mit nördlichem Buddhismus beschäftigen möchten und mit den Analysen, dass er da gibt, die sehr, sehr nützlich sind für Meditation. Im nördlichen Buddhismus, diese Samatha und Vipassana kommen zusammen. Warum? Weil in Samadhi wir erfahren, dass alle Objekte kommen aus dem Geist. Es gibt kein Objekt, das nicht aus dem Geist kommt, weil der Geist und das Objekt haben sich vereinigt. Und diese Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Die ganze Philosophie von bloßen Wahrnehmung oder nur Geist ist darauf, auf diese Erfahrung von Samadhi basiert. Dann die Folge davon ist, dass man kann einnehmen, dass eigentlich alle Objekte sind die äußere Seite des Geistes. Geist ursprünglich hat kein Subjekt und Objekt. Subjekt und Objekt kommen durch Transformation des Geistes. Und diese Transformation passiert, weil wir haben tief im Geiste diese Tendenz anzugreifen oder zu greifen, diese Wesen von den Wesen oder von den Dingen und von den Dingen von Pudgala, von Individuum oder von Personen und Wesen von den Dingen, die von Anfang an keine wahre Wesen haben können, indem sie durch bedingte Entstehung entstanden sind. Und bedingte Entstehung kann nur existieren im Zustand von Substanzlosigkeit. Wenn es da eine Substanz gibt, dann die Sachen bleiben stehen, nicht wahr? Aber so eine Erfahrung machen wir eben nicht. Die Sachen stehen nie, auch im Zustand von Samadhi, solange Objekt ist mit Entstehung und Vergehen verbunden, die, indem der Geist entsteht und vergeht in jedem Augenblick, die Sachen auch entstehen und vergehen in jedem Augenblick. Weil die Sachen kommen aus dem Geist, die sind Geist geprägt. Kann ich mal was fragen? Ja. Wenn die Dinge aus dem Geist kommen, warum ist denn dann auch Verschmelzung notwendig? Damit man es erfährt. Wenn man nicht in Samadhi ist, man kann es nicht erfahren. Deswegen diese ganze Theorie von Asanga und Asubandhu ist eigentlich nichts anderes als Studium von Samadhi, Zustand von Samadhi. Davon kommt diese Philosophie, dass auf Samadhi-Erfahrung basiert ist, Philosophie von bloßen Wahrnehmung. Oder Vigyapti Matrata, oder von Geist als einziges Objekt. Normalerweise, wir erfahren das nicht. Wenn ich sehe Farbe, ich denke, dass diese Farbe ist draußen und ich bin innen, also Geist. Aber in Samadhi spürt man sowas nicht. Es gibt nicht draußen und innen als zwei verschiedene Sachen. Also die Schriften von nördlichen Buddhismen, so zum Beispiel Lankavatara Sutra, lehrt, dass wir sehen die Dinge draußen, weil der Geist ist im Zustand von Verwirrung, wegen unserer Nichtwissen. Wir sehen die, in anderen Worten, wir sehen die Sachen draußen, indem wir sie greifen. Greifen in dem Sinne, dass da eine Substanz ist zu greifen. Substanz im Sinne von Person und Substanz im Sinne von wahren Ding, das existiert in Substanz. Und dadurch dann wird der Geist transformiert, das Geist selbst ist eigentlich nur Zeuge. Und diese Zeuge wird transformiert und etwas, was gezeugt wird, in verglichen mit dem, wer das zeugt, wer Zeugnis macht. Dann, wir haben drei Aspekte von dem Geist, Aspekt von Zeuge und Aspekt durch Aspekt von Zeuge, das eigentlich Alaya Vijnana ist, Grundbewusstsein ist, in dem alle erfahren etwas, ist erfahren eigentlich diese Eindruck, dass wir haben von der Sache. Und dieser Eindruck von der Sache ist erzeugen auf andere, auf eine Seite durch unsere direkte Erfahrung, aber auf andere Seite durch Verbinden von diesem unmittelbaren Erfahrung von den Sinnen mit den Konzepten, die schon da sind. Dann weiß ich, das ist Hemd, das ist Haus, nicht wahr? Und diese, das ist schon Vergangenheit. Ist nicht mehr da. So, dieses dualistische Denken kommt dann durch Verbindung an Vergangenheit, an die Konzepte, durch diese Konzepten, dann wir verstehen die Welt. In anderen Worten, diese Konzepte sind unsere Karma, die dann unsere Samsara veranstalten. Weil durch wegen Karma wir greifen an diese Eindruck, dass es da wirkliche Personen, wirkliche Ding, das da ist, nicht wahr? Wenn wir nicht greifen, dann wir haben keinen Eindruck von wahren Ding und wahren Person als etwas draußen. Nur wenn wir greifen, haben wir Eindruck, dass es sich draußen befindet. Ist das klar? Muss man eigene Erfahrung machen, dann wird es sehr klar. Diese, natürlich, alle diese Sachen sind sozusagen, wie der Buddha erklärt, Medikamente. Man braucht es nicht als etwas, was eine Dogma, die da bleibt, und Wahrheit darstellt. Das ist nur ein Mittel, um zu realisieren. Wenn man realisiert hat, braucht man überhaupt kein Dogma oder keine Theorie, nicht wahr? Aber solange wir nicht realisiert haben, wir brauchen Theorie, wir brauchen Mittel. Und die Mittel sind, beste Mittel ist, dass man so die Gemeinsamkeit von den Phänomenen zusammenfasst. Und dafür ist es wunderbar. Diese analytische Methode hilft, indem man durch diese analytische Methode bekommt auch Bild von dem Gesamten. Aber etwas fehlt. Und das ist das, was macht diese gesamte eine Sache. Und das ist dann dieser Aspekt von nicht unterscheidenden Denken, die unbedingt auch wir brauchen, damit wir dieses Sinn verstehen. Nicht nur analytische Denken. Also wenn es viele Sinne gibt, dann etwas fehlt. Und was fehlt, ist dieser Einsinn. Und dieser Einsinn dann kommt durch Soheit, Leerheit. So, man kann Unterschied zwischen nördlichen Buddhismus und südlichen Buddhismus, wenn man Shamatha und Vipassana übt, den nördlichen Buddhismus, dann wie wird es erklärt? Das Ganze, das wir sehen in Bhavanga oder Alaya, Grundbewusstsein, entsteht aus dem Geist selbst. Das ist Mittel zu Verständnis von der Leerheit. Weil Geist hat die Natur der Leerheit, indem es alle Phänomene einnehmen kann. So wie Raum kann auch alle Phänomene einnehmen. Und alle Phänomene können erscheinen, nur indem Raum da ist. Wenn kein Raum da ist, nichts kann entstehen. Genauso, wenn nicht der Geist da ist, nichts kann entstehen. Also in diesem Sinne, wenn man nach der Yogacara oder Mahayana Shamatha und Vipassana Methode meditiert, wie meditiert man? Objekt von Shamatha wäre der Geist selbst, nur Geist. Und Objekt von Vipassana werden die Aspekte von Soheit, von den Dingen. Das sind die Dhammas. Die Dhammas ist Soheit der Dinge. Also dann, wir haben die zwei Ebenen kommen zusammen. Jetzt in Theravada, sie kommen zusammen nur vorausgesetzt, man hat unmittelbar Nirvana erlebt. Aber im nördlichen Buddhismus, Nirvana ist schon genommen als Grundlage von allen Phänomenen. Indem Buddhisten glauben, dass kein Phänomen Essenz hat, dann wir sind in Nirvana. Nur wegen unserem Nichtwissen, wir erfahren es nicht so. So, man geht normalerweise von Ursache zu Wirkung. Hier geht man von Wirkung zu Ursache. Beide Seiten sind mit Weisheit verbunden. Beide Seiten sind wahr in diesem Sinne. Nur man muss wissen, wie man es alles ergänzt. So, dann jetzt kommen wir wieder zurück zu den vier Übungen. Und diese vier Übungen haben Folge. Diese Folge ist auch sehr wichtig zu verstehen. Schritte. Und diese Schritte sind auch wieder organischer Prozess. Nicht, dass sie unbedingt ein nach dem anderen erscheinen müssen, aber sie sind sozusagen verbunden zusammen. Kann man sie nicht trennen. Und diese Schritte sind dann Ganana, zählen. Und jetzt sehr wichtig zu verstehen, indem wir ein bisschen über die Methode von die man in China oder Tibet anwendet für Betrachtung des Körpers. Betrachtung des Körpers, also von Einatmen und Ausatmen im ganzen Körper. Dann in Theravada werden in Shamatha, Betrachtung des Körpers, werden vier Schritte erklärt. In nördlichen Tradition nur drei Schritte. Sehr important, sehr wichtig zu verstehen. Dann erster Schritt, gemeinsam, Ganana, zählen. Durch Zählen dann bleibt der Geist bei dem Objekt. Wenn der Geist bei dem Objekt bleibt, das heißt, Achtsamkeit kann zur Reife kommen. Wenn Achtsamkeit kommt zur Reife, man fängt an, die Unreinheiten des Geistes zu beseitigen. Die kann man nicht beseitigen, wenn Achtsamkeit nicht zur Reife gekommen ist. Und Achtsamkeit ist gekommen zur Reife, wenn dieses Objekt einatmen, ausatmen, geht nie verloren. Achtsamkeit, wir haben schon gesagt, ist Erinnerung. Wir erinnern uns immer bei jedem Einatmen und Ausatmen, dass unseres Objekt ist Einatmen und Ausatmen, kein anderes Objekt. Dann die Gedanken kommen, gehen, Gefühle kommen, gehen, aber der Geist bleibt bei dem Objekt. So geht man in Meditation. Wenn man in Meditation geht, heißt das, dass man entwickelt Wissensklarheit, Sampajanya. Durch Sampajanya dann bewusst man beseitigt die Befleckungen des Geistes, die den Geist hindern, im Zustand von Jhana einzudrängen. Oder in anderen Worten, den Geist in das Objekt einzupflanzen. Wir haben gesagt, dass wem gehört die Funktion, den Geist in das Objekt einzupflanzen? Entspannung? Vitaka. Vitaka. In Englisch, vielleicht Vitaka kann man nicht mit einem Wort übersetzen. Nicht möglich. Wir sind daran gewöhnt, dass unser Denken entspricht Chinesisch oder indisches Denken, aber es ist nicht der Fall. Viele Ausdrücke, auch das wir in Deutsch anwenden, kann man nicht in Chinesisch mit einem oder zwei oder sogar drei Worten erklären. Muss man mit vielen Worten erklären. Genauso viele chinesische oder Sanskrit-Worte kann man nicht übersetzen mit einem Wort. Dann in Englisch, sie übersetzen das anwendende Denken, applied thought, und Vichara sustained thought. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht komplett. Auch nicht komplett. Wichtig ist, dass man eigene Erfahrung macht von dem, was Vitaka ist, und dann ist es sehr klar, man braucht nicht so viele Erklärungen. Also Vitaka ist die Kraft des Geistes, das den Geist in das Objekt sozusagen einpflanzt. Und wenn man in Samadhi ist oder sich Samadhi nähert, man spürt das als Kraft, das schlagt sozusagen, schlagt den Geist auf das Objekt. Bum, bum, bum. Sehr unangenehmes Gefühl für diejenigen, die Vipassana haben. Diejenigen, die nicht Vipassana haben, wenn sie in erste Jhana gelangen, sie denken, dass sie im Himmel sind, weil sie haben nicht Vipassana-Erfahrung. Einer, der tiefe Vipassana-Erfahrung hat, ich habe ein bisschen Erfahrung, das zu unterrichten in Burma, wo sie so viel Vipassana üben. Für die Vipassana-alten Hasen, sogar diese Vitaka, wenn sie in erste Jhana hineingehen, wird erfahren als Leiden, indem dieser Geist wird geschlagen durch diese Kraft an Objekt. Aber durch diese Kraft von Schlagen an das Objekt, dann der Geist kann sich in diesem Objekt fixieren. Wenn er fixiert ist, er braucht nicht mehr diese Kraft. Es wird dann sozusagen, die Funktion ist nicht mehr nötig, weil Chetana selbst, Wille selbst kann diese Sache machen. Man braucht sich nicht mehr an zusätzliche Kraft zu verlassen. Nie wieder. Nie wieder. Das ist alles bedingte Entstehung. Nie wieder ist nur in Nirvana. In der Welt, alles ist wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. So ist die Welt. Also solange man in diesem Zustand von Apana, von Fixierung ist, dann braucht man nie wieder. Aber wenn man aus diesem Zustand herausgeht, dann braucht man wieder und wieder und wieder. So, Vitaka, wenn Sie später sich mit diesen Sachen interessieren, lesen Sie Pfad der Reinigung, sehr wunderbares Buch. Da steht so viele Sachen über Meditation, was man lernen sollte. In Burma lernen sie auswendig, diese ganze Pfad der Reinigung. So ein dickes Buch. Reinheit. Deswegen, diese Tradition ist noch lebendig, noch heute. In Burma, die große Lehrer, alle, so wie mein Lehrer, die schreiben sogenannte Grantapada. Grantapada ist die meditative Erklärung von diesem Buch. Weil dieses Buch ist in Folge von Scholastik, nicht in Folge von Meditation. Deswegen ist es sozusagen kodiert. Man braucht einen Lehrer, der das erklärt. Weil die Folge ist nicht nach Meditation, sondern nach scholastischen Kategorien, die erklärt wurden. Und wenn man dich diese jemand hat, der diese Kodierung erklärt, dann kann man überhaupt nicht verstehen viele Sachen, so wie die Übungen über Rupa und Nama, wie man sieht, die einzelnen Rupas und Namas, kann man nicht verstehen. Unmöglich, wie man das macht. Also Vitaka ist erklärt, so wie der Rajavalabhi. Rajavalabhi heißt der Favorit von dem König. Vitaka ist Favorit von dem König. Dann der König ist höherer Zustand von Bewusstsein. Was heißt dann Samadhi? Jetzt, um Samadhi zu gelingen, wir normale Mensch, so wie ich oder du oder er, wenn wir wollen zu dem König, sagen wir zu zu Frau Merkel in Deutschland, wenn wir wollen zu Frau Merkel zum Tee, dann sie hat keine Interesse, weil sie kennt uns nicht. Dann sie hat Favoriten, die Bundesminister oder was, die dann sagen, oh, Herr Hans, der Spitze Dienst für Staat, er ist wirklich, hat sich so viel Mühe gegeben, und dann lassen sie ihn kommen, sind Uhr zu Tee, und so Hans oder Wolfgang oder Thomas, dann trifft Frau Merkel oder den König. Genauso, wenn man in Jhana gelangen möchte, Samatha Jhana oder Vipassana Jhana, egal, man braucht unbedingt diesen Favoriten von dem König, und der ist Vitaka. Weil Vitaka dann fixiert den Geist an das Objekt, und dadurch kann man dann Objekt durchdringen. Und normalerweise, wenn wir mit normalem Geist arbeiten, der besonders die Menschen heutzutage, wir sind gewöhnt an Multitask. Wir machen eine Sache und hören Musik dazu und noch viele andere Sachen, trinken wir Kaffee dazu und essen noch Snacks dazu und gleichzeitig arbeiten. Das ist normal heutzutage. Aber das eben ist nichts anderes als Affegeist. Das Unruhe, für Unruhe verantwortlich ist. Wenn ich eine Sache mache und denke an andere Sache, das ist nichts anderes als Unruhe. Das sieht man, wenn man Meditation übt. Wenn man nicht Meditation übt, sieht man das nicht und nimmt das als normale Zustand. Jemand, wenn der sich lange Zeit mit Meditation beschäftigt hat, er sieht das sehr klar. Weil der Geist, das keine Achtsamkeit hat, ist eigentlich verrückter Geist. Besonders wenn man ein bisschen schon Meditation gemacht hat. Alles, wenn der Geist konzentriert ist, alles kann aus dem Geist herauskommen. Was für verrückte Gedanken können aus dem Geist herauskommen? Wenn man, dann sieht man sehr klar den Nachteil, sich mit den Gedanken zu identifizieren. Sonst sieht man nicht klar. Wenn man nicht meditiert, sieht man nicht. Aber die Probleme, unsere Probleme kommen, indem wir uns mit den Konzepten, die unser Geist schafft, identifizieren. Wir denken, dass diese Konzepte sind wir und die anderen auch. Dann kommen Probleme. Deswegen, wenn man meditiert, richtig meditiert, dann der Meditation ist tiefe Erlebnis von dem Objekt, das vermittelt wird durch diese Kraft von Vitaka, das pflanzt Geist an Objekt hinein. Und diese tiefe Erfahrung, wenn man schon große Erfahrung in Meditation hat, dann man braucht nicht mehr diese, sich so viel an diese Kraft verlassen. Dann spürt man diesen Zustand ohne Achtsamkeit wie Verrücktheit, weil alle möglichen Gedanken erscheinen im Geiste. Und man hat solange man nicht Achtsamkeit hat, hat man gar keine Kontrolle, überhaupt keine Kontrolle, was da kommt. Da kommt Moment von Klarheit. Aha, diese Gedanken, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das gehört mir nicht. In diesem Moment dann Klarheit kann kommen. Das ist ein Prozess. So, dann diese Vitaka, um in Samatha Vipassana hineinzukommen, man braucht unbedingt diese Kraft, dass den Geist zieht und schlägt an das Objekt, pflanzt ein. Dann diese Kraft kommt zusammen mit anderer Kraft, das heißt Vichara. Vitaka Vichara sollte für uns ein Begriff sein. Und wenn Vitaka ist Einpflanzen von dem Geist an das Objekt, Vichara ist Massieren. Der Geist massiert das Objekt. Sehr milde Massieren, so. Nicht grobe massieren, sondern milde massieren, das sehr ziemlich angenehm ist. In Englisch, sie übersetzen das als Sustain Thought. Das heißt, das ist Kraft des Geistes, das ankert den Geist an dem Objekt. Solange Vichara da ist, dann der Geist verlässt nicht das Objekt. Und diese zwei Kräfte dann spielen entscheidende Rolle im Prozess von Shamatha und Vipassana. Vichara den Wille? Vielleicht? Es hat mit Wille zu tun, aber Wille mit Unterscheidung. Also in Abhidharma Kosha wird Vitaka und Vichara erklärt als Kraft des Geistes, dass den grobe Kraft und feine Kraft, das den Geist zu dem Objekt führt, die mit Unterscheidung von dem Objekt verbunden ist, die mit Weisheit verbunden ist. Deswegen ist es auch übersetzt in Abhidharma als Uhana. Uhana ist, heißt Differenzierung, kann man auch so übersetzen. Könnte man auch sagen, der Geist untersucht das Objekt. Ja, warum nicht? Erlebt das Objekt und versteht. Durch grobe und feine Untersuchung. Kann man genau sagen. Deswegen in der buddhistischen Tradition diese zwei Kräfte heißen, sind verantwortlich für Erzeugung der Sprache. Sprache wird durch Vitaka und Vichara erzeugt. Weil Sprache ist das, was hält den Geist bei dem Objekt, nicht wahr? Wenn wir reden, wir sind sozusagen in dem Objekt eingepflanzt. Und wir bleiben bei dem Objekt. Sehr interessant. Wir können reden, nur indem diese zwei Kräfte da sind, die auf einer Seite lenken den Geist zu dem Objekt und auf andere Seite lassen ihn bei dem Objekt bleiben. Um das zu unterscheiden, weil es sehr wichtig ist für die Tradition, diese Visuddhimagga gibt verschiedene Beispiele. Vielleicht das beste Beispiel ist so wie eine Biene. Eine Biene fliegt zu der Blume. Diese Fliegen zu der Blume ist Vitaka. Und bevor sie landet auf der Blume, sie kreist Blume um. Diese Kreisen um die Blume, das ist Vichara. Dann diese aus der Ferne zu der Blume fliegen, da braucht sie mehr grobe Kraft, nicht wahr? Dann umzukreisen, braucht sie mehr feine Kraft. Dann landet sie auf dem Objekt. Und wenn es in Jhana geht, dann fixiert sie sich in dem Objekt. Wenn es Vipassana ist, sie fixiert sich eben nicht. Dann aber durch diese Kraft, man ist imstande zu sehen, Entstehung und Vergehen des Geistes in jedem Moment. Sonst sieht man nicht. Und indem der Geist entsteht und vergeht in jedem Moment, ein Objekt auch. Trotzdem, der Geist hat inne. Was ist dann Vorteil für Vipassana von Jhana? Wenn man in Jhana ist, der Geist ist fixiert in dem Objekt, er bewegt sich nicht weg. Nicht wahr? Dann, das heißt, Objekt ändert sich nicht und der Geist, Struktur des Geistes, die Geistesfaktoren ändern sich auch nicht. Dann in jedem Augenblick selbe Geist. Und wenn in jedem Augenblick selben Geist, dann ist es leicht zu unterscheiden die Faktoren, die den Geist formieren. Wenn es nicht in jedem Augenblick derselbe Geist ist, selbe Faktoren, wie kann man unterscheiden? Sehr schwer. Deswegen, das ist die Schlüssel für Shamatha und Vipassana zu vereinigen, ist in Dhyana. In Dhyana hineinzugehen, dann aus der Dhyana raus, was in der Tat ist nicht raus, weil Objekt ist immer Dhyana und der Geist, unmittelbare vergangene Geist ist auch noch in Dhyana. Dann wir forschen die einzelnen Faktoren des Geistes, so was wir jetzt Abend lernen werden, was der Shariputta macht. So, vielleicht genug für heute, machen wir 10 Minuten Pause. Und wir haben noch 3 oder 4 Tage. Hoffentlich erklären wir das alles mit Hilfe von Einatmen und Ausatmen, dass Sie das selbst dann erleben können. Auf der Weise von Theravada, aber auch auf der Weise von Yogacara. Es ist alles möglich. Wenn Sie sehen nach Yogacara, werden Sie erfahren nach Yogacara. Wenn Sie sehen nach Theravada, erfahren Sie nach Theravada. Weil wir müssen erst Information haben, dann sehen wir. Wenn wir keine Information haben, wir sehen nicht. Und man sieht, je nach was für Information man empfängt. Deswegen ist es vollkommen nutzlos, streiten über wie viele Chetasika sind wahr und wie viele Rupa sind wahr, wie viele sind nicht wahr. Alles hängt davon, wie man die in welche Methode man anwendet. Also wenn es Zeit erlaubt, ich werde, das ist sehr interessant, ich werde dann ein bisschen darüber auch reden, diese Chittaviti, Straße des Geistes nach Theravada und nach Yogacara, warum dann, wenn man so studiert, die Struktur des Geistes wird anderes erklärt. Alles hat Grund. Und wir haben diese 4 Schritte nicht erklärt. Wir sollten noch erklären, dann morgen sprechen wir darüber mehr im Detail. Dann die 4 Schritte sind zählen, dann verfolgen, dann berühren in Theravada, im nördlichen Buddhismus keine berühren. Ihr weißt schon warum, weil Objekt ist ganze Körper. Und dann platzieren oder wir haben bleiben, hat der Wolf verweilen, ruhen, verweilen. Das sind die 4 Schritte von Shamatha. Dann, wenn wir haben schon erklärt, dass Shamatha und Vipassana beide sind Teile von Satipatthana, dann wenn man Vipassana übt, dann was? Dann erforschen. Nach dem Erforschen wegwenden Vivatthana. Nach wegwenden dann Reinheit und Wissen von Reinheit. Das sind dann die 4 Schritte von Vipassana, wenn man mit Einatmen und Ausatmen arbeitet. Also wir haben 8 Schritte, die dann führen dazu, dass man diese Beobachtung von Einatmen und Ausatmen völlig durch Shamatha und Vipassana im Sinne von Kaya Anupassana gemeistert hat. Und was und wie? Na, reden wir morgen. Okay, dann für heute genug. 10 Minuten Pause und dann Meditation und Ham Ham.